Dank dem Herrn mit frohem Mut. Er ist freundlich, er ist gut. Seine Güte müdet nie. Ewig, ewig wäret sie. Dank dem Herrn gibt ihm nur er. Er ist aller Herren Herr. Seine Güte müdet nie. Ewig, ewig wäret sie. Der sein Heil uns zu verleihen, große Wunder tat allein. Seine Güte müdet nie, ewig, ewig wäret sie. Der mit Weisheit Ordnung bracht, Himmel schuf und an uns dacht. Seine Güte müdet nie, ewig, ewig wäret sie. Der sein Volk durch Wüsten führt und doch väterlich regiert. Seine Güte müdet nie, ewig, ewig wäret sie. Der auch in der tiefsten Nacht immer huldreich an uns dacht. Seine Güte müdet nie, ewig, ewig wäret sie. Bringt dem Gott des Himmels Dank, schweige nie mein Lobgesang.